Kapitel 8. Mischa stellt ihr Fahrrad in die Garage. Ihre Badetasche lässt sie im Korb. Was mache ich, wenn Mama die Brille schon sucht, denkt sie. Ich will nicht lügen. Mischa hat große Angst. Ganz leise öffnet sie die Haustür. Aber ihre Mutter hat gute Ohren. Bist du das, Mischa? Ihre Stimme ist freundlich. Ja, Mama. Peter und Julia kommen gleich. Kannst du mir helfen? Was denn? Trag bitte das Geschirr in den Garten, sagt Mama. Papa ist schon draußen am Grill. So ein Glück. Mama hat noch nichts gemerkt. Hallo, Papa, sagt Mischa und stellt Teller und Gläser auf den Gartentisch. Wie war's beim Tennis? Ich habe gewonnen, antwortet Mischas Vater. Und wie war's beim Baden? Schön, sagt Mischa. Es klingelt. Ah, da kommen Peter und Julia. Ich mache die Tür auf, sagt Mischa. Sie ist froh, dass sie keine Fragen mehr beantworten muss. Beim Abendessen unterhalten sich die Erwachsenen. Mischa findet ihre Gespräche langweilig. Sie sieht die Sonne untergehen. Sie legt ihren Kopf auf den Arm und denkt an Mamas Brille, an Daniel und an den alten Mann im See. Mischa, was ist los? Fragt ihre Mutter. Schläfst du? Entschuldigung, sagt Mischa, ich bin so müde vom Baden. Müde bist du? Ja, dann geh doch schlafen, meine Süße. Mischa wünscht allen eine gute Nacht. Sie bringt ihren Teller in die Küche und geht in ihr Zimmer. Daniel kommt erst, wenn es richtig dunkel ist. Hoffentlich kommt er wirklich. Mischa legt sich auf ihr Bett. Plötzlich steht sie allein auf einem großen Platz. Der Himmel ist schwarz. Ein Gewitter kommt. Mischa hat Angst, große Angst. Auf einmal ist Daniel neben ihr. Daniel nimmt sie an der Hand. Zusammen laufen sie über den Platz. Sie laufen so schnell sie können. Aber das Gewitter kommt immer näher. Plötzlich ist es genau über ihnen. Es ist überall. Mischa weint. Ein lautes Klopfen weckt Mischa. Zuerst weiß sie nicht, wo sie ist. Dann erinnert sie sich. Das muss Daniel sein, denkt sie. Ihr Herz klopft. Schnell steht sie auf und läuft zum Fenster. Und wirklich, draußen wartet Daniel. Mischa ist so froh, dass er gekommen ist. Eilig zieht sie einen Pullover an. Dann geht sie leise durch den Flur zur Haustür. Sie hört ihre Eltern und die Gäste im Garten lachen. Vorsichtig öffnet Mischa die Haustür.